B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Am Rande der Legalität, was die EU-Kommission von Frankreichs Roma-Politik hält. Augen zu und durch, weshalb Sarkozy unbelehrbar bleibt. Unter Druck, warum der Moskauer Bürgermeister demontiert wird, sowie schließlich neues Licht im Orient, wie Christen in der Türkei ihren Spielraum erweitern. This is a situation I had thought Europe would not have to witness again after the Second World War. My patience is wearing thin. Enough is enough. EU-Justizkommissarin Viviane Reding ist selten um Worte verlegen. Aber so in Fahrt erlebt man die Luxemburgerin selten. Doch irgendwann platzte auch ihr der Kragen. Genug ist eben genug, sagt Madame Reding. Und was Nicolas Sarkozy damit den Roma in seinem Frankreich betreibt, erinnert sie fatal an längst vergessen geglaubte Zeiten. Nun droht Frankreich Ungemach aus Brüssel. Das hat sich auch auf dem jüngsten Gipfel abgezeichnet. Birgit Schmeitzner über die EU, das Dilemma mit den Roma und den polternden Präsidenten Sarkozy. Es hat gedauert, bis sich die EU-Kommission in den Kreis der Frankreich-Kritiker eingereiht hat. Dafür ist der Ton, den Brüssel jetzt anschlägt, umso schärfer. EU-Justizkommissarin Viviane Reding nennt den Umgang der französischen Behörden mit den Roma eine Schande. This is a disgrace. Ihre Geduld mit Frankreich sei zu Ende, fügt sie hinzu und schlägt mit der Faust auf das Rednerpult. Die Lippen angespannt, der Blick stählern. Worte, Gesten und Mimik zeigen deutlich, wie empört die Justizkommissarin ist. Und man kann wohl behaupten, sie fühlt sich hintergangen und vorgeführt. Denn Ende August waren zwei französische Minister nach Brüssel gereist und hatten versichert, dass die Abschiebung der Roma nicht gegen die Freizügigkeitsregelung und damit nicht gegen EU-Recht verstößt. Will heißen, dass jeder Einzelfall wie vorgeschrieben geprüft wird und dass nicht gezielt gegen Angehörige einer Volksgruppe vorgegangen wird. Das beteuerten auch französische Europaabgeordnete immer wieder, etwa Véronique Mathieu von der Regierungspartei UMP. La France respecte parfaitement les directives européennes. Frankreich respektiere also voll und ganz EU-Gesetze und Richtlinien, die den EU-Bürgern nicht nur das Recht geben, dort zu leben, wo sie wollen, sondern auch eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft verbieten. Jetzt tauchte aber eine Dienstanweisung aus dem französischen Innenministerium auf, wonach unzulässige Lager, und zwar vor allem die von Roma, systematisch zerstört werden sollen. It is shocking that a part of the government comes here and says something and another part of the government does the contrary in Paris. Kommissarin Reding bezeichnet es also als schockierend, dass Regierungsmitglieder ihr in Brüssel etwas zusagen und versichern, und die Verwaltung daheim in Paris das Gegenteil macht. Gut, dass der französische Innenminister den Verweis auf Roma in der Dienstanweisung gestrichen habe. Nur Worten, so Reding weiter, müssten jetzt auch Taten folgen. Die EU-Kommission als Hüterin der Verträge habe dessen ungeachtet keine andere Wahl, als Strafverfahren gegen Frankreich einzuleiten. Die Entscheidung darüber wird der Kommissarin zufolge innerhalb von 2 Wochen fallen. Parallel dazu hat Frankreich das Recht, sich zu rechtfertigen. Es ist ausgesprochen selten, dass die EU-Kommission öffentlich die Politik von Mitgliedstaaten kritisiert, noch dazu mit solch deutlichen Worten wie jetzt in diesem Fall. Das hatte viele Abgeordnete im Europaparlament aufgebracht. Dort hieß es, die Kommission ziehe sich mit windelweichen Antworten aus der Affäre, müsse endlich in die Pötte kommen. Das Parlament selbst verabschiedete in der vergangenen Woche eine Resolution, in der Frankreich zum sofortigen Stopp der Abschiebung von Roma aufgefordert wurde. Nicolas Sarkozy sieht die Sache freilich ganz anders. An die Adresse von Viviane Reding meinte er kurz nach der Ohrfeige aus Brüssel, wenn die Luxemburgerin die Roma so sehr möge, dann solle sie das fahrende Volk bei sich im Lande aufnehmen. Ende der Durchsage. Und einen Vergleich mit der Nazizeit, den habe die Grande Nation nun wirklich nicht verdient. Überhaupt können Sarkozy und seine Parteikollegen aus der Regierung die ganze Aufregung ganz und gar nicht nachvollziehen. Was man irgendwie auch verstehen kann, erinnern wir uns doch an die Ereignisse in Italien, als Berlusconi die Planierraupen vorfahren ließ, um die italienischen Roma-Siedlungen platt zu machen. Aber Frankreich ist eben nicht Italien. Von Sarkozy hat in Brüssel offenbar niemand ein so rabiates Verhalten erwartet. Heuchlerei oder nicht, das spielt nun keine Rolle mehr. Wie Nicolas Sarkozy aus dieser Nummer wieder rauskommen will, weiß vermutlich nicht einmal seine Gattin. Christoph Wöss kommentiert. Dass er stur bleibt, war zu erwarten. Nicolas Sarkozy ging es von Anfang an nicht um die 20.000 Roma in Frankreich. Es ging und geht ihm um Wählerstimmen. Und die fischt er gern am rechten Rand. Das war schon im Herbst 2005 so, als die Vorstädte brannten. Da war er Innenminister und redete den betroffenen Bürgern nach dem Mund. Das Gesindel muss weg, sagte er. Da muss man mal mit dem Hochdruckreiniger ran. Anderthalb Jahre später wählten ihn die Franzosen zum Präsidenten. Auch jetzt sind es nur noch anderthalb Jahre bis zur Präsidentschaftswahl und Sarkozy liegt in den Meinungsumfragen am Boden. Die Rentenreform, das wichtigste Vorhaben seiner Amtszeit, hat ihn die letzten Sympathien gekostet. Zumal der Mann, der sie durchboxen musste, nicht mehr glaubwürdig ist. Arbeitsminister Eric Woerth ist tief in die Parteispendenaffäre um Liliane Bettencourt verstrickt. Sarkozys Konservative stehen im Verdacht, jahrelang von der reichsten Frau des Landes geschmiert worden zu sein. Sarkozy will ablenken. Doch eine brennende Vorstadt ist weit und breit nicht in Sicht. Und die Burka hat er schon verboten. Da kam es ihm gerade recht, dass sich Ende Juli in der Nähe von Blois an der Loire rund 50 Roma in einem Verzweiflungsakt dafür rächten, dass die Polizei bei einer Autokontrolle einen jungen Roma erschossen hatte. Die aufgebrachten Menschen hackten Bäume um und schlugen Schaufenster ein. Die Scherben waren noch nicht aufgekehrt. Da stellte sich Sarkozy vor die Kameras und erklärte vollmundig, die Roma müssen weg. Entrüstet hat das vor allem das Establishment. Die Opposition, die Kirchen, die Intellektuellen. In Frankreichs Dörfern und Städten aber haben viele Menschen Beifall geklatscht. Wenn der Bürgermeister seinen Einwohnern erklärt, dass der Bolzplatz am Ortseingang künftig für Wohnwagen genutzt wird, ist von politischer Korrektheit nicht mehr viel zu spüren. Die Einwohner entgegnen dann oft recht unverblümt, Zigeuner wollen wir bei uns nicht. Und tatsächlich, seit Beginn der Abschiebeaktion hat Sarkozy in Meinungsumfragen 3 Prozentpunkte zugelegt. Alles wie gehabt also? Keineswegs. Denn wie Sarkozy gegen die Roma vorgeht, das hat eine andere Qualität als seine Aktionen gegen die Vorstadtjugendlichen und die Burka-Trägerinnen. Diesmal hat ein Verfassungsorgan, die französische Regierung, eine ethnische Minderheit offen diskriminiert. In einem Rundschreiben, das Innenminister Brice Hortefeux an alle Polizeichefs geschickt hat, heißt es wörtlich: Mehrere hundert Lager oder illegale Siedlungen müssen innerhalb von 3 Monaten geschlossen werden und dabei haben Roma-Lager Vorrang. Dieser Zusatz dokumentiert, dass die Republik Frankreich gezielt gegen eine ethnische Minderheit vorgegangen ist. Und das ist es, was EU-Kommissarin Viviane Reding zu Recht an die Verfolgungen im Zweiten Weltkrieg erinnert hat. Sarkozy hat reflexhaft auf der rechten Klaviatur gespielt und weil seine Lage so verzweifelt ist, hat er Töne angeschlagen, die in Frankreich seit über 60 Jahren nicht mehr zu hören waren. Er hat eine Grenze überschritten. Dass er beim EU-Gipfel in Brüssel wegen der Wortwahl der Kommissarin trotzdem die beleidigte Leberwurst gespielt hat, bestätigt eindrucksvoll, wie gut dieser Mann heucheln kann. Das heißt nicht, dass er nur gelogen hätte in Brüssel. Im Gegenteil, es stimmt, dass es in Frankreich hunderte illegale Wohnwagenlager gibt. Es stimmt, dass sich am Rand der großen Städte regelrechte Slums gebildet haben. Wer mit der S-Bahn vom Flughafen Charles de Gaulle nach Paris fährt, kann die Wellblechhütten ohne Wasser- und Stromanschluss sehen. Und es stimmt, dass nur die wenigsten Menschen in den dicht gemachten Lagern Roma waren. Bei der großen Mehrheit handelt es sich um französische Staatsbürger, die nicht abgeschoben werden können und die selbstverständlich im Land geblieben sind. Doch Sarkozy verschweigt auch vieles. Er verschweigt, dass der Staat seiner gesetzlichen Pflicht, für ausreichend viele legale Lagerplätze zu sorgen, seit Jahrzehnten nicht nachkommt und dass er viele Roma damit erst in die Illegalität treibt. Er verschweigt, dass er nach den Übergriffen an der Loire einen nationalen Gipfel zur Frage einberufen hat, wie es mit den Roma weitergehen soll, ohne einen einzigen Vertreter dieser Minderheit einzuladen. Und er verschweigt, dass die meisten Ausgewiesenen unmittelbar nach ihrer Ankunft in Rumänien oder Bulgarien auf dem schnellsten Weg wieder nach Frankreich zurückkehren, was beweist, dass die Abschiebepraxis nichts weiter ist als Symbolpolitik. Juristisch wird er den Hals noch einmal aus der Schlinge ziehen können. Der umstrittene Satz »Roma-Lager haben Vorrang« wurde schnell ersetzt durch die Formulierung »welchen Ursprungs auch immer die Bewohner sind«. Die Klage vor dem Verfassungsgericht, die Menschenrechtler schon angekündigt haben, wird er wohl überstehen. Entsprechend gelassen kann er auch dem Strafverfahren entgegensehen. Doch nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Moralisch hat sich Nicolas Sarkozy schuldig gemacht. Seine Frau gilt als milliardenschwer und damit als die reichste Russlands. Er hält ebenfalls wenig von Bescheidenheit und regiert die russische Hauptstadt mit harter Hand. Und das seit mittlerweile 18 Jahren. Die Rede ist vom Moskauer Bürgermeister Juri Luschkow, ein Protégé von Wladimir Putin. Wenn einem Mann wie Luschkow nun öffentlich Korruption und nicht nur das vorgeworfen wird, dann stellt sich automatisch die Frage, wer zieht da die Fäden im Hintergrund und mit welcher Absicht? Kurzum, geht es da wirklich um den autoritären Bürgermeister und seine Machenschaften oder vielleicht doch eher um einen Machtkampf zwischen Präsident Medvedev, der die Kritik an Luschkow erlaubt, und dem eigentlich alles kontrollierenden Ministerpräsidenten Wladimir Putin? Robert Bark über die Medienkampagne gegen den Moskauer Bürgermeister und die Frage cui bono. Der Fernsehsender NTV setzt das erste Ausrufezeichen. Pünktlich zum Wochenende verspricht er mit regelmäßig ausgestrahlten Trailern eine Enthüllungsstory über Moskaus mächtigen Stadtfürsten, über Bürgermeister Juri Luschkow. Warum, so fragt dramatisch die Stimme aus dem Off, sind die Straßenbaukosten in Moskau am höchsten? Die Kamera schwenkt auf die Dauerstaus im Zentrum, harter Schnitt, ein breit lächelnder Luschkow mit dessen angeblicher Devise Arbeiten und Geld kriegen. Moskau versinke im August-Smog, der Bürgermeister aber habe seine Bienenstöcke gerettet. Oton Luschkow, meine Bienen haben sich unbehaglich gefühlt. Sofort wieder die harte Off-Stimme. Die Frau des Bürgermeisters, wie ist die zur reichsten Frau Russlands geworden? Wie werden die appetitlichsten Grundstücke unserer Hauptstadt verteilt? Die als Ob-Antwort Luschkows, ich verkaufe meinen Honig nicht, ich habe viele Freunde und Bekannte. Für den Publizisten Dmitri Areschkin steht außer Frage, weshalb der erste Schuss auf das politische Urgestein Luschkow gerade bei NTV abgefeuert worden ist. Dieses Signal, sagt er im Moskauer Sender Echo Moskwy, kommt aus dem Kreml. NTV, so fügt er hinzu, ist schließlich der einzige echte Pro-Medvedev-Kanal. 18 Jahre hat der inzwischen 73-jährige Luschkow die Geschicke der offiziell 10 Millionen Menschen zählenden Metropole geleitet. Eingesetzt hat ihn 1992 noch Boris Jelzin. Während der beiden Amtszeiten von Staatspräsident Wladimir Putin habe Luschkows Verwaltung stets zuverlässig für die richtigen Wahlergebnisse gesorgt, bestätigen ironisch die wenigen Oppositionellen im Land. Richtig ist aber auch, dass Moskau schon lange fast als Staat im Staate gilt. Hier sind das Geld und die Macht des zentralistisch regierten Russland konzentriert. An Luschkow kommen selbst Putin und Medvedev nicht so ohne weiteres vorbei, scherzen düster Insider, die namentlich nicht genannt werden wollen. Schließlich haben die Gerichte seiner, Luschkows, Stadt immer seinen Klagen stattgegeben, wenn er oder Ehefrau Jelena Baturina sich verleumdet gefühlt haben. Auch auf sie, laut Fachblatt Forbes, mit knapp 3 Milliarden Dollar Vermögen, die reichste Frau Russlands, haben sich die Enthüllungsberichte vom Wochenende eingeschossen. Auf der Businesslandkarte von Jelena Baturinas Firma Inteca erkennt man, welche Bezirke in Moskau ihr gehören, wo sie gebaut hat, wo sie derzeit baut, wo sie bauen will. Das sind Hotels, Bürocenter und Hochhaus-Schlafstädte. Für viele Moskauer bedeutet der Inhalt der Filme wohl kaum etwas wesentlich Neues. Richtig übel genommen hat vor kurzem aber Staatspräsident Medvedev, dass sich Luschkow entgegen Medvedevs Wunsch dezidiert für den umstrittenen Trassenverlauf einer geplanten Mautautobahn durch ein ökologisch wertvolles Waldstück nach St. Petersburg ausgesprochen hatte. Luschkow wolle vor dem Wahljahr einen Keil zwischen Präsident Medvedev und Premier Putin treiben, sticheln sofort diverse Kommentatoren. Womöglich, so wird spekuliert, sind es interessierte Kreise aus Medvedevs Umgebung gewesen, die daraufhin bei NTV einen kompromittierenden Streifen in Auftrag gegeben haben, um Luschkow loszuwerden und dann einen Mann ihrer Wahl an die Spitze Moskaus zu hieven. Gut ein Jahr vor den nächsten Duma-Wahlen bekämen sie damit Zugriff auf Infrastruktur, Beamtenapparat und nicht zuletzt auf die Finanzen der wichtigsten Stadt Russlands. Doch das Risiko sei hoch für Medvedev, wenn er den gut vernetzten Luschkow aushebeln will, gibt der Publizist Dmitri Areschkin zu bedenken. Wenn das alles mit einem Sieg Luschkows endet, bedeutet dies zugleich eine klare Niederlage Medvedevs. Und dann könnte man hypothetisch unterstellen, dass es sich hier um eine langfristig geplante Intrige gegen den Staatspräsidenten handelt. Klar sei aber angesichts dieser Aktion schon jetzt, Luschkows Leute werden versuchen, der Kreml-Mannschaft eine symmetrische Antwort zu geben. Die wichtigste Erkenntnis aus dem ganzen Vorgang lautet, die Epoche des sogenannten Putin-Konsensus unter den Eliten ist vorbei. Die Eliten haben jetzt begonnen, untereinander Krieg zu führen. Und das ist in den Äther durchgesickert. Christen in der Türkei, das ist nicht wirklich die Geschichte eines friedlichen Zusammenlebens mit den Muslimen. Ausgrenzung, Verfolgung, Mord und Totschlag, die Liste ist lang. Aber in der Türkei ändert sich einiges. Das Land erfährt seit geraumer Zeit einen Demokratisierungsprozess, von dem nun auch die bisher unterdrückten Minderheiten profitieren. Es sind kleine Schritte, aber immerhin. Zum ersten Mal dürfen an diesem Sonntag die türkischen Armenier beispielsweise einen Gottesdienst in der Heiligkreuzkirche auf der Insel Akmadar in Südostanatolien feiern. Ein Novum nach über 100 Jahren. Ulrich Pick über die Christen in der Türkei und wie es der Minderheit gelingt, in einem islamischen Land ihren Spielraum zu erweitern. Für die orthodoxen Christen in der Türkei war der 15. August ein ganz besonderer Tag. Da nämlich konnten sie erstmals nach 88 Jahren das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel wieder im einst griechischen Kloster Symila südlich von Trabzon an der Schwarzmeerküste feiern. Denn zum großen Erstaunen hatte der türkische Kulturminister Ertuğrul Günay einer entsprechenden Bitte des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus stattgegeben. Und das in Istanbul residierende Oberhaupt der orthodoxen Christenheit zelebrierte höchstpersönlich die Heilige Messe in dem 1600 Jahre alten Kloster, das der Heiligen Maria geweiht ist. Auch der Koran ehrt sie als Prophetin und widmet ihr mehrere Seiten über ihr Leben mit großem Lob. Lasst die Heilige Maria Garantin besserer Tage sein für beide Völker. Möge diese Pilgerreise eine weitere Brücke der Kommunikation und des Vertrauens werden. Früher, das heißt vor der Gründung des Staates Türkei, lebten hier am Schwarzen Meer über 300.000 Pontos-Griechen, die aber durch den Bevölkerungsaustausch zwischen der Türkei und Griechenland das Land verlassen mussten. Entsprechend groß war die Anteilnahme, vor allem bei den Besuchern aus Griechenland, die sich auf den Weg zum Kloster gemacht hatten. Endlich, nach mehreren Jahrzehnten und nach der Katastrophe von 1922, wird wieder die Heilige Messe ertönen im historischen Kloster von Symila. Es ist ein historischer Moment. Wir gehen für das, was wir Generationen schulden. Diese feierliche Messe ist ein historischer Moment für beide Nationen, für die Griechen und für die Türken. Die Zahl der einheimischen Christen in der Türkei ist in den vergangenen Jahrzehnten eklatant zurückgegangen, denn ihre Rechte wurden immer weiter beschnitten. Lebten vor 50 Jahren noch allein 120.000 Griechen in Istanbul, ist heute die Gesamtzahl der Christen nicht einmal so hoch, sagt dieses Mitglied der syrisch-orthodoxen Kirche. Soweit ich weiß, ungefähr 2.000 Familien Griechen, 60.000, 70.000 Armenier und 8.000, 9.000 Syrianis, also Assyrier und vielleicht 1.000 noch andere Christen sicherlich. Und viel mehr gibt es heute nicht. Auffällig und für manchen Europäer vielleicht widersprüchlich ist, dass sich die Situation der christlichen Minderheiten am Bosporus verbessert hat, seitdem in der Türkei eine Partei regiert, die ihre Wurzeln im politischen Islam hat. Denn unter Ministerpräsident Tayyip Erdogan ist ihr Spielraum größer geworden. Dies zeigt nicht nur die Heilige Messe im alten Kloster Symila, dies belegen auch Äußerungen des Vorsitzenden des Amtes für religiöse Angelegenheiten Ali Bardakoglu. Dieser nämlich forderte jüngst, dass die alte Kirche in Tarsus, dem Geburtsort des Apostels Paulus, wieder von einem Museum in ein christliches Gotteshaus umgewandelt werden solle. Zudem sorgte er für eine Überraschung, als er sagte, er habe nichts dagegen, wenn Christen künftig auch wieder vereinzelt heilige Messen in der Hagia Sophia feiern würden, jener einst orthodoxen Kirche, die über Jahrhunderte hin als das größte Gotteshaus auf Erden galt, bevor es dann zur Moschee wurde und heute ein Museum ist. Bereits vor einigen Wochen hatte die türkische Regierung mit einer weiteren interessanten Offerte für Aufmerksamkeit gesorgt. Sie betraf das Problem der Nachfolge des ökumenischen Patriarchen. Dieser nämlich muss laut Verfassung türkischer Staatsbürger sein, was allerdings bei der immer kleiner werdenden Zahl der Griechen am Bosporus ein Problem ist, wie der Sprecher des Patriarchen Dositios Anagnostopoulos sagt. Türkische Bischöfe sind zurzeit mit dem Patriarchen zusammen 14, 15 und viele davon sind sehr alt. Einen jüngeren Menschen zu finden, der türkische Staatsbürger ist, der Metropolit ist und in der Türkei lebt, wird sehr, sehr schwierig sein. Angesichts dieser prekären Situation bot die türkische Regierung nun 15 orthodoxen Bischöfen im Ausland die türkische Staatsbürgerschaft an. Damit wäre zwar nicht der Exodus der Christen aus der Türkei gestoppt, wohl aber die Frage der Nachfolge des orthodoxen Kirchenoberhauptes entschärft. Trotz dieser leichten Entspannung allerdings gibt es nach wie vor Probleme. So wartet das ökumenische Patriarchat immer noch auf die Öffnung seines 1971 geschlossenen Priesterseminars auf der Istanbul vorgelagerten Marmara-Meerinsel Heybeliada. Zudem darf nicht vergessen werden, dass in den vergangenen Jahren wiederholt Christen in der Türkei umgebracht wurden. So wurde 2006 in Trabzon der katholische Priester Andreas Santoro erstochen, ein halbes Jahr später der armenisch-türkische Journalist Rand Dink in Istanbul erschossen und im Frühjahr 2008 drei Mitarbeiter eines protestantischen Verlages in Malatya ermordet. Diese Toten übrigens sind nicht, wie oft angenommen, die Folgen eines islamistischen Christenhasses, sondern das Ergebnis des in der Türkei vielfach überzüchteten Nationalismus, wie Patriarchatssprecher Dositios Anagnostopoulos unterstreicht. Mit dem Islam gibt es kein Problem, mit dem Islam gibt es auch keine Terrorismusaktionen gegen uns, gar keine. Alles, was in der Türkei terroristisch gegen die Christen geschah, uns geschah einiges, das sind eigentlich eine maskierte Ultranationalismus. Dennoch mehren sich die Schritte, die für eine Öffnung im Umgang mit den Christen sprechen. Geht es also für die Christen in der Türkei doch vorwärts? Franz Kangler, der seit über 30 Jahren Priester der österreichischen katholischen Gemeinde in Istanbul ist, gibt sich verhalten optimistisch. Der Vorwurf geht natürlich immer wieder dahin, dass das nur äußere Veranstaltungen seien und in Wirklichkeit sich wenig ändern würde. Man kann es so sehen oder man kann sagen, dass einfach solche Schritte ganz starke Symbole sind, die für die Zukunft einfach Dinge eröffnen. Ulrich Bick über die Lage der Christen in der Türkei. So viel im Europareport heute.